du gibst. Ich bin der Siegertyp, es gibt noch immer Krieg, weil er mich noch alle liebt, auch wenn es nicht so gibt. Ich bin der Siegertyp. Ich bin das Stigmata überall, oh ja, ich vernichte irgendwie alles rund um Deutschland. Ich hab euch gewarnt, denn ich bin der Typ fürs ganz Harte, auch bei euch im Schrank gehör ich zu der Sparte. Ich bin geladen wie eine Knarre auf der Schädeldecke deiner Wenigkeit und dein Gehirn zerplatzt bis an die Decke. Für alle Zwecke wird Gewalt eingesetzt. Ich zerfetz deine Fresse, ich vergesse keinen Rest. Ich flieg jetzt raus, Osama. Osama lässt grüßen. Das aktuelle Video zeigt, er liegt mir wieder mal zu Füßen. Er will nur schießen, doch ich schieße ihm ins Bein. Er humpelt und humpelt, ich glaub, ich schick ihn nicht mehr heim. Oh, es zeigt schon wieder mal, ich hab euch in der Hand. Friss Staub, friss Blei, Tricky hat die Oberhand. Es gibt noch immer Krieg und ihr hofft auf den Sieg. Meine Stadt hat gute Karten, denn sie haben den Siegertyp. Es gibt noch immer Krieg, weil er mich noch alle liebt, auch wenn es nicht so gibt. Ich bin der Siegertyp. Es gibt noch immer Krieg, weil er mich noch alle liebt, auch wenn es nicht so gibt. Ich bin der Siegertyp. Stigmata am Körper, mein Rap hat böse Wörter. Mit diesem Album steige ich auf den Rang eines Mörders. Keiner will mich hören, doch das ist ein Gerücht. Ich bin so berüchtigt wie meine Stadt bei Tageslicht. Es gibt kein Verzicht. Tricky, er muss jeder haben. Ich bin dieser Typ, den alle Menschen auf den Händen tragen. Ich kann versagen und trotzdem bin ich besser als all die anderen Rapper, weil mein Rap euch nur zerschmettert. Das ist kein Warm-up, denn ich gehe ab. Es macht Klick und dann Klack und euer Rap verkackt. Denn schon wieder gibt es keine Konkurrenz. Yeah, irgendwann bin ich dran schuld, dass du die Schule schwänzt. Yeah, mir egal, ich zähle nicht als Vorbild. Nimmst du mich als Vorbild? Bist du behindert? Keiner kann mich hindern, diese Tracks zu machen, auch wenn die Hater wieder diabolisch über mich ablachen. Es gibt noch immer Krieg, weil er mich noch alle liebt, auch wenn es nicht so gibt. Ich bin der Siegertyp. Es gibt noch immer Krieg, weil er mich noch alle liebt, auch wenn es nicht so gibt. Ich bin der Siegertyp. 2007 wird das Jahr der dunklen Macht, denn ich fick deine Cousine und das nicht mal bei Nacht. Es beginnt schon wieder, ich mach einfach die geilsten Lieder. Wenn ich so weitermache, merkst du, mein Rap ist nicht mehr Peanuts. Ich war 3 Tage in einer ziemlich blöden Lage, denn ich war im Krankenhaus wegen einer gebrochenen Nase. Doch ich bin auskuriert, guck mal, wer was ausprobiert. Mich zu stoppen ist wie wenn man mit dem Rauchen aufhört. Es klappt nicht, es ist einfach unmöglich. Du machst dich selber fertig und machst dich nicht mal fröhlich. Für gewöhnlich hältst du mich für den größten Spasten, aber merk dir eins, der Siegertyp kann alles schaffen. Ich hab Erfahrung und ich kenn mich darin aus. Du hast das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, es muss raus. Ohne Scheiß, ich bin stolz auf das, was ich erreiche. Ich hab viel im Kopf, bei dir im Kopf ist nur das Gleiche. Es gibt noch immer Krieg, weil er mich noch alle liebt, auch wenn es nicht so gibt. Ich bin der Siegertyp. Es gibt noch immer Krieg, weil er mich noch alle liebt, auch wenn es nicht so gibt. Ich bin der Siegertyp.